Heute tagte in Ost-Berlin im Roten Rathaus die unabhängige Kommission zur Untersuchung der Vorkommnisse in der Zeit zwischen dem 7. und 9. Oktober 1989. Es geht also um die Übergriffe von Polizei und Staatssicherheit gegenüber Demonstranten. Die Arbeit der Kommission scheint sich, so heute Abend die Aktuelle Kamera, selbst zu einem Vorkommnis auszuwachsen. General- und Militärstaatsanwaltschaft, der Chef der Bezirksbehörde des MFS, waren dann heute auch die Zielscheiben geharnischter Kritik. Opportunismus und unkooperatives Verhalten wurden ihnen zur Last gelegt. Der Reporter der Aktuellen Kamera meinte, die Untersuchung sei an einem toten Punkt angelangt und befragte dazu den renommierten Schriftsteller Christoph Hein, Vorsitzender der Kommission. Ganz offensichtlich geht die Arbeit dieser Kommission doch zögerlich vonstatten. Was muss passieren, was muss geschehen, damit sie am Ende doch von Erfolg gekrönt ist? Die Aussage, dass die Arbeit zögerlich vonstatten geht, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt etwas allzu freundlich. Ich fürchte, die Arbeit der Kommission droht gerade zu scheitern. Seit mindestens einer Woche ist klar, dass wir mit verschiedenen der Anzuhörenden überhaupt nicht weiterkommen. Offenbar, ich kann es nur vermuten, ist es so, dass die Anzuhörenden im Grunde die Verantwortlichen sind und natürlich überhaupt keine Lust haben, hier auszusagen, Dinge, die im Grunde sie belasten. Das ist eine Ausnahme. Mit einer Ausnahme, also worauf ich auch verwiesen habe, der Polizeipräsident Rausch hat tatsächlich ein völlig anderes und sehr kooperatives Verhalten gezeigt, wo wir auch weitergekommen sind. Es geht jetzt im Grunde, wie weit wir mit dem Nationalen Verteidigungsrat und der Befehlslage innerhalb, die vom Politbüro ausging, da weiterkommen, beziehungsweise auch mit den Anzuhörenden. Möglicherweise ist ohne eine Veränderung von Personen in der Verantwortung eine Aufklärung, eine Erhellung der Übergriffe 7., 8., 9. Oktober kein Weg. Es bleibt eine ganz entscheidende Frage offen. Ist eine solche Folge von Rechtsverletzungen, Demütigungen und Gewalt denkbar als eine bloße Summe individueller Unrechtsakte? Die Arbeit der Kommission habe bisher ergeben, dass die Befehle für die Übergriffe aus dem Politbüro und aus dem Nationalen Verteidigungsrat gekommen seien. Falls sich die Verantwortlichen nicht stellen, werde die Kommission aber nicht weiterkommen und ihre Arbeit einstellen. Es hieß, wenn die Kommission von der Volkskammer keine Kompetenzerweiterung erhalte, werde sie scheitern. Für das Bemühen um Vertrauen in die Wende und um Glaubwürdigkeit von Egon Krenz wäre das ein schwerer Schlag. Wir bleiben in Berlin. Die FDJ, die Jugendorganisation der SED, hat nun ebenfalls ein Gespräch aller gesellschaftlichen und politischen Gruppen am schon sprichwörtlichen runden Tisch vorgeschlagen. Über die Ergebnisse einer Tagung der FDJ-Leitung, der neue Sekretär Frank Türkowski vorsaß, berichtet Robert Bark. Angesetzt war die Veranstaltung in der FDJ-Zentrale unter den Linden eigentlich nur für knapp anderthalb Stunden. Dann aber dauerte es doch bis kurz vor 21 Uhr, ehe man die Initiative Runder Tisch der Jugend aus der Taufe hob. Auf Einladung der Freien Deutschen Jugend hatten sich Vertreter sowohl unabhängiger Gruppierungen aus der gesamten DDR, aber auch Mitglieder von Oppositions- und Blockparteien zusammengefunden. Sie wollten sich über eine künftige Jugendpolitik austauschen. Heute Abend hatte noch Frank Türkowski, neu gewählter erster Sekretär des Zentralrats der FDJ, die Versammlungsleitung. Beim nächsten Mal, genau in einer Woche, wird dies an gleichem Ort ein Vertreter der christlich-demokratischen Jugend sein. Die CDJ, sie sieht sich der CDU in der DDR verbunden. Schon recht bald machte Türkowski klar, dass wir keinen Alleinvertretungsanspruch mehr artikulieren können, weil das gar nicht geht. Der Beweis sitzt hier im Raume. Interessen aller Jugendlichen vertreten zu können, das geht nicht. Und deshalb besteht auch das Ziel darin, dass wir zu konstruktiven Schritten kommen, so wie es hier vorgeschlagen wurde. Vorgeschlagen wurde in dem vollkommen überfüllten Raum eine ganze Menge an diesem Abend. Allerdings ging es in erster Linie um organisatorische Dinge. Da befürchteten zum Beispiel Vertreter von sogenannten unabhängigen linken Gruppen, dass die FDJ sich nun zwar vordergründig demokratisch gebe. Andererseits verfüge die FDJ aber nach wie vor über gut ausgebaute Organisationsstrukturen und ausreichend Finanzmittel. Bei einem runden Tisch der Jugend, er führt vielleicht eines Tages zu einem nationalen Jugendrat, in dem Vertreter vieler Parteien und Verbände sitzen werden, müsste Chancengleichheit für alle gewährt werden, so die Forderung. Eine Vertreterin der parteilosen unabhängigen Linken warnte ausdrücklich: Die FDJ kann sich meiner Meinung nach nicht irgendeinen Anspruch weltanschaulicher Sicht jetzt vornehmen. Das geht nicht. Ich bin der Meinung, die FDJ muss dann aufgelöst werden und ein völlig neutraler Part bestehen. Das kitzlige Thema, welches Schicksal der FDJ drohen könnte, wollte FDJ-Chef Türkowski sichtlich vermeiden. Er appellierte wiederholt für konstruktive Vorschläge, die ein gemeinsames Miteinander für die Jugend ermöglichen sollen. Auf drei Beschlüsse konnten sich am Abend die rund 70 Vertreter von Initiativgruppen, Parteien und Verbänden einigen. Bis zum nächsten Mittwoch sollen danach die einzelnen Gruppen Themenvorschläge formulieren. Man will sich bis auf Weiteres regelmäßig mittwochs im Gebäude der FDJ treffen. Der Versammlungsleiter hat ebenfalls wöchentlich eine andere Gruppe gestellt. Was aber soll für jene Jugendlichen in der DDR getan werden, die gar keiner Organisation angehören wollen? Und das ist die Mehrzahl unserer Jugendlichen, flüsterte ein Vertreter eines pädagogischen Instituts. Eine Antwort darauf blieb aus. Wendehälse gibt es nicht nur in der DDR. Die tschechoslowakischen Kommunisten legen ein noch größeres Tempo vor als ihre ostdeutschen Kollegen. Am Abend strich die Partei in Prag einstimmig ihren Führungsanspruch aus der Verfassung. Zuvor hatte Ministerpräsident Adamec den Blockparteien der Nationalen Front Koalitionsgespräche angeboten. Auch mit der Opposition will Adamec reden, aber aus dem Bürgerforum um Václav Havel sind auch warnende Stimmen zu hören. Noch sind etliche Forderungen der Freiheitsbewegung unerfüllt, noch sitzen in den Gefängnissen viele politische Gefangenen. Aus Prag Beobachtungen von Rupert Neudeck. Es geht weiter schneller, als man glaubt und erwartet. Noch um 18 Uhr haben wir alle angenommen, dass das Parlament der Tschechoslowakei sich wenigstens noch den morgigen Tag geben wird, um eine leidvolle 40-jährige Geschichte der CSSR abzuschließen. Aber schon um 7.20 Uhr abends war es soweit. Die Vorschläge der Regierung Adamec wurden akzeptiert. Gestrichen wurde der Artikel 4, der die Monopolstellung der Partei zementiert. Auch Artikel 16 wurde in seinem ersten Absatz ersatzlos gestrichen, der den Marxismus als Staatsideologie vorsieht. Dazu wurde der Artikel 6 durch einen Zusatz geändert. In der Nationalen Front hat die kommunistische Partei nicht mehr die leitende Rolle. Es gab aber heute auch eine bedenkliche Information. Die Streikkomitees der berühmten CKD-Motorenwerke in und außerhalb Prags veröffentlichten ein in seiner Knappheit alarmierendes Kommuniqué. Wenn die Armee oder die Miliz den Studenten Gewalt antun sollte, dann werden die Arbeiter sofort in einen großen Proteststreik eintreten. Auch gibt es offenbar Widerstand gegen diese allumfassende Demokratisierung und Rehabilitierung all derer, die 1968 sich entweder außer Landes begaben oder im Lande Bürger zweiter Klasse wurden. So sind offenbar einige Botschaften der Tschechoslowakei in Westeuropa dabei, den Prozess durch Verweigerung von Visas zu behindern. So wurden heute Professor Michael Reimann aus West-Berlin sowie ein bekannter Exil-Tscheche aus Österreich nicht ins Land gelassen. Wenn irgendwann einmal diese Revolution zeitgeschichtlich gewürdigt werden wird, dann wird den Studenten das entscheidende Verdienst zugesprochen werden. Unermüdlich halten sie die Bevölkerung über alles auf dem Laufenden, lassen nicht zu, dass das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, was jetzt auftritt, den Dunkelmännern im Apparat wieder Spielraum gibt. Nicht zu vergessen ist auch, dass in der Slowakei mit ihrer stolzen eigenen Tradition sich ein eigenes Bürgerforum gebildet hat, das sich Against Violence nennt, also Publikum gegen Gewalt. Heute Abend hat es eine große Veranstaltung in Bratislava gegeben. Die Würdelosigkeit einiger kommunistischer Funktionäre nimmt fantastische Ausmaße an. Der geschasste Parteigeneralsekretär Jakisch hat jetzt getönt, das Bürgerforum sei den Kommunisten mit einigen seiner Forderungen zuvorgekommen. Außerdem erklärte er, das Bürgerforum sei eine gut organisierte Bewegung, a well-organized movement. Auch darin, so ein Sprecher des Forums heute Abend verschmitzt, könne man mit Jakisch nicht übereinstimmen. Wir kommen zurück zum 10-Punkte-Plan der Bundesregierung. Die deutschlandpolitische Initiative des Kanzlers wird jetzt in einer diplomatischen Offensive in aller Welt verbreitet. Die westdeutschen Botschafter wurden angewiesen, das Papier in allen Hauptstädten zu erläutern. Außenminister Genscher startete zu Besuchen bei jenen Nachbarn, die eine mögliche Wiedervereinigung, in welcher Form auch immer, eher kritisch betrachten. Am Nachmittag wurde Genscher von Margaret Thatcher empfangen. Im Studio in London sitzt Margarete Limberg. Haben Sie den Eindruck, dass der Außenminister seiner strengen Gastgeberin einige Sorgen vor der deutschen Zukunft hat nehmen können? Vielleicht einige Sorgen. Der Bundesaußenminister versuchte jedenfalls heute Abend nach Kräften die Meinungsverschiedenheiten, die mit Frau Thatcher bestehen, herunterzuspielen und hob dafür umso stärker die Punkte hervor, bei denen man einer Meinung ist. Beide sind sich darin einig, dass der Reformprozess in Osteuropa zu unterstützen sei, dass Warschauer Pakt und NATO noch langfristig eine Funktion zu erfüllen hätten, dass sich aber ihre Aufgaben ändern, dass sie zu politischen, zu Abrüstungsbündnissen werden müssten, dass der Westen schließlich die Probleme, die sich aus den Veränderungen in Osteuropa für die Sowjetunion ergeben, nicht ausschlachten dürfe. Dennoch wurde klar, dass die Begegnung nicht eitel Sonnenschein war. Unbestritten ist ja, dass die britische Regierung die Wiedervereinigung nicht auf der gegenwärtigen Tagesordnung sieht und sie dort auch nicht haben will. Margot Thatcher weigert sich geradezu beharrlich, Begriffe wie deutsche Einheit und Selbstbestimmung in den Mund zu nehmen. Das sei auch nicht nötig gewesen, meinte Genscher, das habe er schon getan. Er hat den deutschen Standpunkt noch einmal sehr deutlich gemacht. Er hat hervorgehoben, dass es keinen Sonderweg geben dürfe. Hören wir ihn einmal wörtlich. Wenn wir einen Sonderweg ablehnen, einen deutschen, einen nationalen Alleingang, so bedeutet das, dass wir eingebettet bleiben in die europäische Politik und in Sonderheit in die europäische Gemeinschaft und das westliche Bündnis. Das ist aber ganz sicher dem Interesse des ganzen Europa entspricht, wenn der Prozess der Annäherung nicht um Deutschland herum sich vollzieht. Das wird uns auf einen Sonderweg drängen, den wir auch nicht wollen, sondern eine Annäherung zwischen West- und Ost- und Europa muss notwendigerweise die beiden deutschen Staaten einbeziehen. Alles andere wäre nicht eine normale und vernünftige Entwicklung. Während der Außenminister in der Demokratisierung Osteuropas einen Beitrag zur Stabilität in Europa erkennt, wird seine Gastgeberin von der Vision geplagt, die politische Ordnung könne auf bedrohliche Weise durcheinander geraten. Sie plädiert für Wachsamkeit und will auch jetzt von den atomaren Kurzstreckenraketen nicht lassen, während ihr deutscher Gesprächspartner sich kaum vorstellen kann, dass die NATO Waffen installiert, die das Polen Lech Walesas, die CSSR Václav Havels und die DDR der beginnenden Demokratisierung im Visier haben. Die britische Regierungschefin betont immer wieder, dass die Grenzen nicht angetastet werden dürfen. Genscher konnte ihr versichern, dass die Bundesrepublik Polens West-Ost-Grenze nicht in Frage stellt. Und Kalar blieb allerdings, ob Frau Thatcher nicht ebenso die deutsch-deutsche Grenze gemeint hat. Genscher wünscht sich vom bevorstehenden Gipfel der Europäischen Gemeinschaft in Straßburg neue Impulse für den europäischen Einigungsprozess, die umso wichtiger seien angesichts der Entwicklung in Osteuropa. Er fordert Währungsunion und Wirtschaftsunion, ohne die der Binnenmarkt nur ein Torso bleibe. Und er fordert auch die Sozialcharta, die Frau Thatcher nach wie vor scheut wie der Teufel das Weihwasser. Die britische Regierungschefin benutzt ja die umwälzenden Entwicklungen in Osteuropa geradezu dazu, ihre Bremserrolle in der Gemeinschaft zu rechtfertigen. Aber Genscher gab sich optimistisch, er gehöre zu den Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben. Hat denn Frau Limberg, die britische Seite, in irgendeiner Form die gestrige 10-Punkte-Erklärung zur Deutschlandpolitik des Kanzlers angesprochen? Sie hat dazu offiziell nicht Stellung genommen, aber es ist deutlich geworden, dass man in der gestrigen Erklärung des Kanzlers eigentlich einen sehr maßvollen Kurs erkennt, einen sehr vernünftigen Weg. Man hebt besonders hervor, dass der Kanzler ja die Loyalität der Bundesrepublik zum westlichen Bündnis, zur NATO hervorgehoben hat, dass er vor allen Dingen keinen Zeitplan für die Wiedervereinigung genannt hat, sondern zumindest in der Weise mit den Briten darin übereinstimmt, dass dies ein sehr langfristiges und sehr komplexes Problem ist, das im Augenblick natürlich und nicht morgen vielleicht gelöst wird. Aber dennoch muss man klar machen, dass das Thema Wiedervereinigung bei den Briten doch auf erhebliche Skepsis stößt. Vielen Dank, Margarete Limberg in London. DLF, kontrovers. Deutschland dürfte auch in Brüssel heute ein wichtiges Thema gewesen sein. Dort ging die Herbsttagung der NATO-Verteidigungsminister zu Ende. Dazu auch unser Streitgespräch. Der Vorschlag, die Militärblöcke, also NATO und Warschauer Pakt, aufzulösen, ist von sowjetischer Seite wiederholt vorgebracht worden. Dass Gorbatschow ihn am Wochenende beim Treffen mit Bush vor Malta wiederholt, das ist allerdings wenig wahrscheinlich. Bei den Umbrüchen im Ostblock und den Sorgen im eigenen Reich gilt das Militärbündnis in Moskau zurzeit als wichtiger Stabilitätsfaktor. Das stört westdeutsche Politiker nicht, eine Auflösung der Blöcke zu fordern. Einer von ihnen ist der Sozialdemokrat Andreas von Bülow. Sein Gegner in Oliver Schauenbergs Streitgespräch ist Ortwin Lowak von der CSU. Hier muss man erstmal festhalten, dass die NATO eine Antwort auf östliche Aggressivität war, eine Antwort darauf, dass der Warschauer Pakt in erster Linie auch zur Stabilisierung kommunistischer Systeme beitragen sollte. Und solange diese Bedrohung noch gegeben ist, kann es noch nicht um eine Abschaffung, jedenfalls des westlichen Verteidigungsbündnisses, gehen. Ich glaube, Herr Lowak, dass man schon in Aussicht nehmen sollte, dass die Blöcke ihrem Ende entgegengehen. Ich glaube, als erstes würden wir anfangen müssen, massive Abrüstung zu machen, das Ganze umzubauen auf strukturelle Angriffsunfähigkeit, die Blöcke oder die beiden Bündnisse mehr zu politischen Abspracheorganisationen zu machen, und auf die Dauer werden sie ihren Sinn verlieren. Herr von Bülow, das klingt zunächst mal wunderschön, und wir sind halt leider noch lange nicht so weit. Die neuesten Nachrichten, die aus der Sowjetunion kommen, sagen, dass die Sowjetunion unvermindert dabei ist, ihr atomares Potenzial zu modernisieren, auch ihre Panzerwaffen zu modernisieren. Wir sind ja alle dafür, strukturelle Angriffsunfähigkeit ja, aber das muss tatsächlich festgelegt sein in Wien, und es muss endlich auch die entscheidende Tat erfolgen. Dann können wir über vieles sprechen. Leider, ich sage das ganz offen, sind wir jetzt noch nicht so weit. Herr Lowak, diese Zahlen, die da auch aus amerikanischen Quellen stammen und die bei uns überall nachgeplappert werden, stimmen hinten und vorne nicht. Inzwischen ist völlig klar, dass diese Behauptung, sie würden weiter aufrüsten nuklear, inzwischen relativiert wird durch die Behauptung, die Nuklearprogramme laufen weiter, sind wesentlich eingeschränkt. Und auch die Panzerzahlen, die behauptet worden sind, habe ich inzwischen nachgeplappert. nachgecheckt mit dem Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses in Amerika. Es stimmt nicht, es stimmen eher die russischen Zahlen. Also wir müssen allmählich auch aufpassen, als Musterknaben nicht immer das Geschwätz, was aus Amerika rüberkommt, einfach nachzuplappern. Und im Übrigen kommt es darauf an, dass wir jetzt auf die andere Seite endlich zugehen und nicht so im Bereich von 5-10-15% Kürzungen bei uns, sondern dass wir wirklich ein Design machen für Gesamteuropa, wo keiner mehr den anderen überfallen kann. Und dann muss das abgemacht werden, dann muss das in Phasen eingeteilt werden, dann muss das alles kontrollierbar gemacht werden. Das ist eine Riesenaufgabe, aber sie muss jetzt in Anspruch genommen werden. Und das, was in Wien läuft, ist eigentlich nur, dass die NATO ein bisschen nachgibt und die andere Seite massiv abrüstet. Ich bin dafür, dass das geschieht, aber wir müssen wissen, wo wir am Ende der 90er Jahre ungefähr um die Jahrtausendwende sein wollen. Herr von Bülow, die Frage war doch, soll man die Militärblöcke am besten jetzt gleich abschaffen? Und das Hervorragende am Bündnis ist ja nun auch für die Grundlage für die Wiener Verhandlungen, dass das Bündnis beispielsweise im Armel-Bericht selbst gesagt hat, wir müssen die Spannungen abbauen. Und wenn die Spannungen abgebaut werden, für die übrigens die Teilung der Deutschen eine der Hauptursachen ist, dann kann man auch zu einer europäischen Friedensordnung kommen, die vieles im Bereich der militärischen Rüstung dann ermöglicht. Aber wir müssen uns doch darüber einig sein, dass wir nur dann in Wien erfolgreich sein können, wenn wir zunächst einmal die Welt so nehmen, wie sie ist, uns nicht ständig betrügen und nur darauf setzen, dass wir mit Gorbatschow Politik machen. Nein, gerade in den letzten Tagen ist die Diskussion da, ob sich Gorbatschow hält. Und wir müssen nicht nur Gorbatschow allein in den Mittelpunkt unserer Überlegung stellen, sondern die gesamte Situation in der Sowjetunion auch unter den neueren Entwicklungen. Also nur um der Gerechtigkeit willen will ich und der historischen Wahrheit will ich, nachdem sie zweimal der östlichen Seite die alleinige Schuld zugeschoben haben an der Entstehung der Blöcke, da hat auch westliche Interessen eine Riesenrolle mitgespielt. Die Historiker Amerikas und auch Deutschlands haben das längst aufgearbeitet, aber es wird leider Gottes teilweise nicht gelesen. Wir hängen nicht von Gorbatschow ab. Wir sollen nur die Chance nutzen, dass wir diesen Mann und diese Mannschaft dort drüben haben und dass wir diese ganze Entwicklung in Polen, Ungarn und der DDR vor uns haben und sollen jetzt Ziele vereinbaren, die wir genau kontrollieren können und wo wir diese ganze Hochrüstung der beiden Blöcke gegeneinander gegenstandslos machen können. Nur darum geht's. Wir brauchen nicht zu warten, ob Gorbatschow siegt oder nein. Wir müssen mit der russischen Führung und den anderen Staaten drüben eine feste Vereinbarung treffen, wo es in Bezug auf das Jahr 2000 hingeht. Und da sage ich, das Ziel muss sein, auf beiden Seiten alles wegzunehmen oder fast alles wegzunehmen, was in der Lage ist, beim Gegner einzudringen und alles aufrechtzuerhalten, beziehungsweise, das kann man dann auch möglicherweise irgendwann reduzieren, was in der Lage ist, Eindringlinge auszusperren. Die Frage ist nur, ob es heute sinnvoll ist, bevor diese Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sind, schon zu erkennen zu geben, dass wir das gar nicht mehr abwarten wollen. Wir werden doch dann nur wirklich verifizierbare Ergebnisse in Wien erreichen können, wenn wir zunächst mal von dem Bestand ausgehen. Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt sozusagen den wünschbaren Endzustand zwischen West und Ost über die nächsten 10 bis 15 Jahre definieren und dann zum Ergebnis kommen, wie er erreicht werden kann und wie die Kontrollen zwischen West und Ost organisiert werden können. Sonst überholen uns die politischen Entwicklungen und lassen die militärischen weit hinter sich. Zur Wirtschaft im Journal. Einen Tag vor der Versammlung der Aktionäre der Coop Einzelhandelsgesellschaft wurden Festnahmen bekannt. Ehemaligen leitenden Funktionären des Unternehmens werden Unterschlagungen vorgeworfen. Das Wort haben jetzt die Staatsanwälte. Einzelheiten von Claudia Sauter. Es kam nicht überraschend. Die heutigen 5 Verhaftungen waren von Insidern längst erwartet worden. Denn bereits im Frühjahr und zuletzt im September dieses Jahres hatte die ermittelnde Frankfurter Staatsanwaltschaft lastwagenweise bei der Coop und anderen Stellen Unterlagen beschlagnahmt, deren Auswertung jetzt zu den Verhaftungen geführt hat. Im Rahmen einer Großaktion sind heute Vormittag in Hamburg, Bochum, Alzenau und in der Nähe Frankfurts ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des Handelsunternehmens Coop, ein Bilanzbuchhalter, ein ehemaliges Vorstandsmitglied sowie ein Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft festgenommen worden. Ihnen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft Untreue, Bilanzfälschung und Kreditbetrug vorgeworfen. Außerdem ist ein Haftbefehl gegen den in Südafrika weilenden ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Otto ausgestellt worden. Verhaftet wurde heute auch der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Alfons Lappas. Diese Aktion der Staatsanwaltschaft war erwartet worden. Allerdings erhebt der Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, der auch die Besitzer von Coop-Aktien vertritt, schwere Vorwürfe gegen die Ermittler, Herbert Hansen. Dass hier ganz schwerwiegende strafrechtliche Verletzungen vorliegen, die lagen damals doch schon offensichtlich auf der Hand. Und hier hätte man meines Erachtens sofort schon zur Tat schreiten müssen und damals schon Verhaftungen vornehmen müssen, auch schon aus dem Grunde, dass hier keine weiteren Verschleppungen und Verdunkelungen stattfinden können. Unglaubliches Missmanagement, Schulden in Milliardenhöhe, wertlose Aktien. Das steht unter dem Strich der Machenschaften des ehemaligen Konzernchefs Bernd Otto und seiner Mitwisser in Vorstand und Aufsichtsrat. Morgen auf der Hauptversammlung der Aktionäre in Frankfurt wird sich die bittere Wahrheit herausstellen, dass nämlich die Coop-Aktie für die meisten Kleinanleger nichts mehr wert ist. Diejenigen Banken, die 3/4 der Coop-Aktien halten, werden morgen einen kräftigen Kapitalschnitt vollziehen. Das Aktienkapital wird quasi auf null herabgesetzt. Die rund 9 Millionen Coop-Aktien sind dann wertloses Papier. Heute Morgen gegen 8.30 Uhr, die Bewohner der Sedamstraße in Bad Homburg werden durch eine gewaltige Detonation aufgeschreckt. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, befand sich auf dem Weg von seiner Wohnung in sein Frankfurter Büro. Sein gepanzerter Mercedes wird durch die Bombe völlig zerstört und brennt aus. Die Leibwächter, die in 2 Fahrzeugen Herrhausen begleiten, bleiben unverletzt. Der langjährige Fahrer von Alfred Herrhausen, Jakob Nix, wird schwer verletzt. Nach knapp 20 Minuten soll erst die Polizei eingetroffen sein. Augenzeugen. Hat es eine schwere Erschütterung gegeben? Bei uns in dem Sedambad, ja, 8.30 Uhr. Ups. Und daraufhin haben wir nur noch eine schwarze Wolke gesehen. Und darauf sind wir hochgelaufen und haben dann halt gesehen, wie der Mercedes da total zerstört da gestanden hat und ist halt in die Luft geflogen. Dann haben wir später festgestellt, dass eine Frau gesehen hat, wie einer weggerannt ist. Mehr nicht. Mir in der Klasse ist eine, die kam gerade mit dem Bus und saß vorne drin und hat das alles gesehen. Also, sie kommt hier an, gerade um die Kurve, da explodiert der Wagen. Sie sieht die Rauchwolke, hat sie uns erzählt. Unter anderem hat sie den Herr Herrhausen gesehen, da war jedenfalls hier alles offen und so. Am Tatort, der kurz darauf abgeriegelt wird, beginnt die Spurensuche. Das Bundeskriminalamt schaltet sich in die Untersuchungen ein. Die Sedamstraße, eine kleine Seitenstraße, wird weiträumig abgeriegelt. Tatopfer und Tatausführung, so die Meinung des Bundeskriminalamts, zeigen deutliche Parallelen zu dem Anschlag auf den Siemens-Manager Karl-Heinz Beckhurz im Juli 86. Gegen 15 Uhr wird die Leiche von Alfred Herrhausen abtransportiert. Vorher musste noch ein zweiter Sprengsatz in der Nähe des Tatorts entschärft werden. Die Attentäter hatten die Bombe an einem Fahrrad befestigt. Aus einer Entfernung von ungefähr 150 Metern wurde der Sprengsatz per Fernzündung gezündet. Zum Opfer selbst. Wer war Alfred Herrhausen? Hören Sie Rainer Bittermann. Im ungeschriebenen Protokoll von Wirtschaft und Industrie in der Bundesrepublik ist Alfred Herrhausen die Nummer 1. Mit diesen Worten umschrieb im Oktober dieses Jahres die Wochenzeitung Die Zeit die Rolle des Vorstandssprechers der Deutschen Bank, seine Bedeutung, seinen Einfluss, seine Macht. Tatsächlich war Alfred Herrhausen mehr als nur der Chefbankier des größten deutschen Geld- und Kreditinstituts, wobei das Wort nur in diesem Zusammenhang fast bescheiden klingt. Unter Herrhausens Führung entwickelte sich die Deutsche Bank immerhin zu einem riesigen Allfinanzkonzern mit Interessen im nationalen wie im internationalen Geschäft und mit dem Drang zur Expansion, wie der in diesen Tagen bekannt gewordene Erwerb der riesigen Londoner Investmentbank Morgan Grenfell beweist. Doch der 59-jährige Bankier, der erst vor gut 1,5 Jahren die alleinige Nummer 1 im Vorstand der Deutschen Bank wurde, sah den Ausbau des in seiner Verantwortung stehenden Unternehmens zum internationalen Finanzkonzern zwar als die wichtigste, aber nicht als die einzige von ihm zu erfüllende Aufgabe an. Alfred Herrhausen ging es um mehr, um die Stärkung der Wettbewerbskraft der deutschen Wirtschaft, um die Förderung der Umstrukturierung, um die Lösung internationaler Finanzprobleme wie die der Verschuldung der Dritten Welt und in den letzten Wochen auch um die ökonomischen Perspektiven, die sich aus dem politischen Wandel in Ost-Berlin, in Warschau und in Budapest ergeben. Auf all diesen Feldern leistete Herrhausen Wegweisendes. Als Aufsichtsratschef der Daimler AG war er maßgeblich an der Entstehung des größten Industriekonzerns in der Bundesrepublik beteiligt. Als international anerkannter Währungsexperte plädierte er in der Schuldenkrise frühzeitig für Forderungsverzichte seitens der Geldgeber. Kein Wunder, dass viele seiner Unternehmerkollegen sagen, er sei im Grunde der einzige Spitzenmanager in der Bundesrepublik gewesen, der international eine Rolle gespielt habe, dessen Wort sowohl im Kreml in Moskau als auch im Weißen Haus in Washington von Gewicht gewesen sei. Auch Bundeskanzler Helmut Kohl versicherte sich gern des Rates jenes Mannes, der sich als scharfer Analytiker, als brillanter Denker und glänzender Rhetoriker bekannt war. Eine enge persönliche Beziehung, wie beispielsweise zwischen Helmut Schmidt und dem Stahlmanager Mommsen, entstand zwischen den beiden jedoch nicht. Alfred Herrhausen sah sich nie als Berater von Helmut Kohl. Er mochte seine Selbstständigkeit und seine Unabhängigkeit nicht aufs Spiel setzen. Trotz eines zwar hoch, aber nicht überentwickelten Ehrgeizes. Ich werde, so bekannte Alfred Herrhausen vor nicht allzu langer Zeit, ich werde als machtgierig, als unermesslich ehrgeizig, als kalt und arrogant beschrieben. Dass ein Mann wie ich nicht machtbesessen ist, das ist offenbar nicht denkbar. Sein gewaltsamer Tod am heutigen Tage scheint diese Worte zu bestätigen. Das Attentat hat Bestürzung und Trauer ausgelöst. Herr General, Bundesanwalt, haben Sie schon eine Vorstellung, wer der Täterkreis ist, der dieses Verbrechen begangen hat? Ich habe eigentlich keinen Zweifel, Herr Reisenberger, dass es Mitglieder der Rote Armee-Fraktion waren, die dieses Attentat begangen haben. Wir haben zwar keine schriftliche Bekennung gefunden, wir haben aber einen Zettel gefunden, Kommando Wolfgang Bär. Wir haben auf diesem Zettel auch den RAF Stern und die Maschinenpistole. Das ist das Markenzeichen der Rote Armee Fraktion. Auch nach der Zielperson, so würde ich sagen, spricht alles für die Täterschaft der Rote Armee Fraktion. Nun ist bekannt, dass der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, Personenschutz hatte, dass seine Limousine gepanzert war. Dennoch konnte dieses Verbrechen geschehen. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit, Industriekapitäne gegen solche Verbrechen zu schützen? Es handelte sich hier um eine Sprengfalle, also um einen Sprengstoff, der offenbar auf einem Fahrrad deponiert war und der auch mit Eisenteilen durchsetzt war. Die Sprengung erfolgte ganz offensichtlich beim Durchfahren einer Lichtschranke, die einer der Täter scharf gemacht hatte. Gegen solche Sprengfallen gibt es im Grunde keine absolute Sicherheit. Es sei denn, dass man mit sehr großem Aufwand die Fahrtstrecken kontrolliert, die die Schutzperson nimmt. Aber eine Sprengfalle ist eben nun einmal ein unberechenbares Tötungswerkzeug. Nach dem glimpflichen Ende des Hungerstreiks hatte man eigentlich gehofft, und auch Sie hatten dieser Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die RAF von solchem mörderischen Tun Abstand nehmen könnte. Nun ist das Gegenteil eingetroffen. Haben Sie Anzeichen dafür, dass auch die Logistik der RAF anderer terroristischer Kreise wieder erstarkt ist? Nun, ich habe schon immer darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht die Kommandos der RAF immer noch aus etwa 15 Personen bestehen. Und ich habe auch immer erklärt, es wäre völlig falsch, aus einer möglichen ideologischen oder auch strategischen Umorientierung der RAF darauf zu schließen, dass sie den bewaffneten Kampf aufgegeben habe. Und ich habe auch immer gesagt, dass die RAF personell und logistisch immer noch in der Lage ist, Attentate gegen Personen oder gegen Einrichtungen mit Symbolcharakter zu begehen. Eine Neuorientierung, eine Neustrukturierung der Rote Armee-Fraktion ist meiner Ansicht nach nicht erforderlich gewesen. War man eventuell schon vorgewarnt, es soll Briefe gegeben haben des Hauptes der RAF in der Haft Pol? Hatte es da etwa im Oktober schon Anzeichen dafür gegeben, dass die RAF wieder aktiv werden könnte mit solchen Terroranschlägen? Also ich würde dem Pol-Brief in diesem Zusammenhang keine so große Bedeutung beimessen. Sicher hat Pol, wenn man mal seinen Brief interpretiert, sozusagen denen draußen, in Anführungszeichen, also auch den Kommandos anheimgegeben, nun ohne Rücksicht auf die Gefangene, den bewaffneten Kampf fortzuführen. Ich glaube aber nicht, dass der Pol-Brief nun ein auslösendes Moment für dieses Attentat war. Ich bin auch der Meinung, der Pol-Brief ist von Ende Oktober. Man kann ein solches Attentat nicht so schnell planen. Das braucht einen längeren Vorlauf. Soweit der Generalbundesanwalt. Auch die laufende Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag ist heute durch den Terroranschlag überschattet worden. Er bestimmte sogar weitgehend am Abend die Aussprache über den Etat des Bundesinnenministers. Die tauschte Argumente vor anderem um die Bundeswehrplanung und um von Zweifeln begleitete Rüstungsprojekte wie den Jäger 90 erwartet werden. Peter Quay hat die Debatte für uns beobachtet. Große Umwälzungen auf der politischen Weltbühne werfen ihre Schatten voraus. Die Diskussion über den mehr als 50 Milliarden Mark teuren Verteidigungsetat gab heute Abend einen neuen Vorgeschmack auf die blanke Forderung in Politik.